Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Heute habe ich für euch 7 goldene Regeln in der Kindererziehung, die ihr tun solltet. Letztes Mal haben wir besprochen Regeln, die man auf gar keinen Fall machen sollte. Sachen, die man, Dinge, die man auf gar keinen Fall tun sollte. Heute werden wir besprechen, bi'idhnillahi ta'ala, Regeln, Zustände, Sachen, Dinge, die man auf jeden Fall tun sollte bei seinem Kind. Und inshallah ta'ala fangen wir mit dem ersten an. Das erste, meine lieben Geschwister, ist das Loben. Du solltest dein Kind loben und das auch öfters tun, meine lieben Geschwister. Besonders, wenn es eine Sache zum ersten Mal schafft, besonders Kleinkinder, aber auch größere und ältere Kinder. Wenn sie eine Sache wirklich gut gemacht haben, dann sollte man dieses Kind loben. Besonders, wenn sie, wie gesagt, zum ersten Mal tun in diese Sache, wenn sie zum ersten Mal ihre Schritte tun. Und manche Dinge machen wir auch automatisch. Wenn Kleinkinder Sachen zum ersten Mal tun, Sachen zum ersten Mal sagen, dann loben wir sie. Aber dieses Lob geht mit der Zeit irgendwie verloren. Und das sollte das nicht. Es sollte nicht verloren gehen, meine lieben Geschwister. Und ich rede nicht davon, dass ihr das Kind andauernd lobt, weil man soll es auch nicht andauernd loben. Besonders nicht für Sachen, die natürlich sind oder die man tun sollte. Zum Beispiel, das Kind sollte im Haushalt helfen, das Kind sollte sein Zimmer aufräumen, das Kind sollte seine Spielzeuge wegräumen, seine Hausaufgaben machen und so weiter. Für die Dinge, weil sie das gemacht haben, sollte man die Kinder eigentlich nicht loben, sollte man sie auch nicht tadeln. Die Dinge sollten sie tun, weil sie tun sollten. Sie sollten zu Hause helfen, weil sie ein Teil der Familie sind und sie das tun sollten. Sie sollten die Hausaufgabe tun, weil sie die Hausaufgabe tun sollten und so weiter. Da sollte man unterscheiden. Aber meine lieben Geschwister, es gibt 2 Arten von Lob. Das eine ist fähigkeitsbezogenes Lob. Fähigkeitsbezogenes Lob bedeutet, dass du die Person an sich selbst, also seine Fähigkeiten, aber auch als seine komplette Person, lobst. Du sagst, du bist gut, du bist schlau, du bist intelligent. Und das fördert natürlich das Kind. Er sagt, ich bin gut, das hilft dem ganzen Person allgemein besser zu werden. Und dann gibt es an zweiter Stelle das leistungsorientierte Lob. Das heißt, dass man sagt, das hast du gut gemacht, diese Sache hast du schlau gemacht, das war eine schlaue Aussage. Das hilft dem Kind, seine Leistung zu verbessern. Beides ist gut, kann man je nach Situation anwenden, wobei ich persönlich natürlich das erste fähigkeitsbezogene Lob bevorzuge. Das ist jedem sein zu überlassen. Vielleicht kann man das auch teilen, indem man sagt, je nach Situation lobe ich mein komplettes Kind an sich, indem ich sage, du bist gut, oder lobe ich seine Fähigkeit in diesem Moment, weil ich in dieser Sache ihn mehr anspornen möchte. Das ist jedem selbst überlassen. Doch allgemein sollte man dem Kind auch zeigen, dass das Kind gut ist, auch wenn es keine Leistung bringt. Einfach nur, weil es da ist, liebst du das Kind. Einfach nur, wie es ist, lobst du das Kind. Also du bist froh, dass es so ist, wie es ist und dass es dein Kind ist. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, meine lieben Geschwister. Das Loben sollten wir tun, inshallah ta'ala, und nicht vergessen, wenn sie älter werden, das trotzdem weiter fortzuführen. Barakallahu fikum. Die zweite Sache, meine lieben Geschwister, die wir bei Kindern tun sollten, ist, sie zu belohnen. Und das ist ein bisschen ein strittiges Thema. Wie viel belohne ich? Wann belohne ich? Wie oft belohne ich? Das sind so Themen, die man im Detail besprechen kann. Und inshallah ta'ala werden wir detaillierte Unterrichte haben auf unserem Hasanat-Institut, das bald inshallah ta'ala online kommen wird. Jedoch belohnen, das heißt, wenn ein Kind eine extra gute Sache gemacht hat, wenn es zum Beispiel geschafft hat, seine erste Sure auswendig zu lernen, dann kannst du es belohnen mit materiellen Dingen. Wenn das Kind seinen ersten Juz geschafft hat danach, also nicht, dass du dann anfängst, bei jeder Sure zu belohnen, dann verschafft nicht vielleicht jeder, aber kann man auch tun, wenn man die Kinder anspornen möchte. Nur nicht, dass es zur Gewohnheit wird, dass man dann sozusagen nur noch Koran für Geld lernt, Allahu musta'an. Aber man kann solche Sachen anspornend machen in verschiedenen Steps, in verschiedenen Kategorien, dass man sagt, wie gesagt, die erste Sure oder und dann wieder nach der Hälfte des Juz oder nach 10 Suren oder nach dem ersten Juz gibt es dann wieder etwas. Und man kann auch die Kinder belohnen, wenn sie ein extra gutes Benehmen dargelegt haben. Das ist, finde ich, meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig und sehr rar geworden heutzutage, dass wenn ein Kind, wenn man zum Beispiel mit dem Kind irgendwo hingeht und es sich dieses Mal wirklich extra gut verhalten hat, es hat mitgeholfen, es war lieb, es war nett und es hat mitgeholfen, wie schon gesagt, dann kann man wirklich dem Kind sagen, schau mal, du hast heute oder gestern so und so toll mitgemacht, deswegen möchte ich dir gern eine Kleinigkeit kaufen, ich möchte dir gern das und das schenken. Oder man sagt, schaut mal, ihr wart heute so toll, ich möchte mit euch zusammen in den Zoo gehen. Man kann sich da entscheiden. Nur, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig, nicht, dass dann die Kinder bestimmte Dinge tun, die eigentlich vom guten Benehmen sind, die man sich aneignen sollte, um des Geldes wegen oder um der Geschenke wegen und das, was man bekommt. Natürlich kann man das so die Kinder dahin motivieren. Und das ist, wenn man eben die Kinder langsam oder nicht bei jeder Sache belohnt gleich. Und das ist natürlich auch je nach Alter unterschiedlich. Sondern eben sie Stück für Stück motiviert mit ein paar Anregungen, dass man sagt zum Beispiel, wenn du deinen Abschluss machst mit einer guten Note, dann kannst du dir auswählen, wohin wir zusammen in den Urlaub gehen, oder du kannst dir dein Auto auswählen, das wir dir holen, oder das ist jede Person, jede Familie selbst überlassen, wie er das machen möchte oder wie sie das machen möchten. Jedoch sollte diese Belohnung eben vorhanden sein. Nicht zu viel, aber auch nicht gar nicht. Man sollte einen schönen Mittelweg finden, so dass man es schafft, dass das Kind nicht wegen dieser Sache das tut, auch wenn es vielleicht wegen dieser Sache anfängt, das zu tun, sondern später auch Spaß in dieser Sache entwickelt und auch entwickelt sozusagen dadurch, dass wenn ich etwas mache, wenn ich etwas richtig gut mache, dann werde ich dafür belohnt. Und so ist das in unserem Islam, in dem Koran, dass wenn du an Allah glaubst, wenn du an den Gesandten glaubst und wenn du rechtschaffene gute Taten machst, wenn du gut bist, wenn du gut zu deinen Eltern bist, gut zu deinen Nachbarn bist, wenn du gut zu deinen Gästen bist, wenn du allgemein ein guter Mensch bist, wenn du ein Muhsin bist, jemand, der gute Taten tut, dann wird dich Allah subhanahu wa ta'ala belohnen. Und dieses System funktioniert. Denn wir Menschen sind drei Kategorien. Und eine von diesen Kategorien ist, dass der Mensch durch Belohnung angetrieben wird. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das ist im Koran, wenn ihr Gutes tut, bekommt ihr das Paradies. Das heißt, wir werden damit sozusagen angelockt. Und das ist auch, wie wir Menschen funktionieren. Und das ist inshallah ta'ala keine schwarze Pädagogik, ganz im Gegenteil. Das ist eine sehr, sehr gute Pädagogik, die man anwenden kann. Nur man eben die Menge davon sich selbst versucht beizubringen und schaut, was ist die richtige Portion in dieser Sache. Barakallahu fikum. Der dritte Punkt, meine lieben Geschwister, ist das, was wir im letzten Video erwähnt haben, für den Sachen, die ihr nicht tun solltet, genau das Gegenteil, und zwar die positive Du-Formel. Die positive Du-Formel. Das heißt, dass du deinem Kind sagst, wir hatten im letzten Video, dass wenn das Kind etwas Schlechtes macht, dass wir nicht sagen, du bist schlecht, sondern die Tat ist schlecht. Dieses Mal drehen wir das Ganze um und sagen, wenn das Kind etwas Gutes gemacht hat, du bist gut, du bist schlau, du bist intelligent, du bist so und so und so. Dass man das Kind wirklich mit positiven Eigenschaften füttert. Aber auch da Vorsicht, nicht, dass man sagt, du bist unbesiegbar, du kannst alles. Also man sollte ein bisschen die Grenzen natürlich auch aufweisen, dass man sagt, ein Mensch kann nicht alles machen, er kann nicht fliegen, er kann nicht solche Sachen, besonders Kleinkinder eben. Ich rede jetzt nicht um die Motivationsfilm vom Kopf, dass man sagt, du schaffst alles, was du willst. Das kann man natürlich dem Kind beibringen. Mit Allahs Erlaubnis kann man schaffen, was man will, natürlich. Aber es geht darum, dass man sagt, du bist gut. Nicht nur sagt, deine Tat ist gut. Wie gesagt, das Gegenteil von dem vorhin, sondern du bist gut. Dass das Kind sagt, ich bin gut. Und mein Vater oder meine Mutter, sie mögen, dass ich gut bin auch. Und das gefällt ihnen, dann mache ich das auch weiter. Und allgemein stärkt das Kind. Das stärkt sie in der Seele, im Geist und im Körper. Und das führt zu einer unterbewussten, positiven Einstellung, subhanallah. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache, die wir heutzutage verloren haben. Wir machen genau das Gegenteil nämlich. Wir sagen heutzutage, wenn das Kind etwas Schlechtes gemacht hat, du bist schlecht, du bist ein böser Junge. Und wenn es etwas Gutes gemacht hat, sagen wir, das hast du toll gemacht. Obwohl wir das genau andersrum machen sollten. Wir sagen, diese Tat hast du gemacht, das war nicht gut, aber du bist gut. Und wenn sie eine gute Tat machen, du bist eine gute Person, das hast du toll gemacht, kann man das natürlich auch hinzufügen. Aber wenn man, wie gesagt, im ersten beim Loben gesagt hat, du bist gut, du bist schlau, du bist intelligent, allgemein kann man auch diese Du-Formel als Affirmation nehmen, um das Kind ein bisschen zu motivieren und Energie zu geben. Das heißt, man kann jeden Tag dem Kind sagen, bevor es zum Beispiel in die Schule geht, man gibt dem Kind einen Kuss auf die Wange und sagt, du bist gut, du bist intelligent, du bist schlau, du bist nett, du bist barmherzig, je nachdem, was man natürlich bei dem Kind implementieren möchte. Natürlich spielt hier natürlich das Verhalten der Eltern und das Vorbildhafte auch eine große Rolle, aber das ist ein anderes Thema, bi'idhnillahi ta'ala. Wichtig ist hier, was wir lernen, die positive Du-Formel. Die vierte Sache, die wir tun sollten, und das finde ich auch eines der wichtigsten Sachen, ist, Liebe zu zeigen. Also nicht nur durch Worte, dass man sagt, ich liebe dich zu den Kindern, ich hab dich gern, ich hab dich lieb, sondern auch das zu zeigen, indem man Zeit mit ihnen verbringt, indem man mit ihnen spielt, indem man auf sie eingeht, fragt, was sie möchten, was sie haben möchten und mit ihnen diese Sachen eben auch durchführt, indem man mit ihnen zusammen einen Spaziergang macht. Es gibt so viele Möglichkeiten und diese Sache gilt hauptsächlich auch für die Väter. Denn ich weiß, die Mütter normalerweise oder grundsätzlich hauptsächlich oder die Mehrheit der Mütter, sie machen diese Sache. Die Väter sind ein bisschen nachlässig, ihr solltet das tun. Besonders bei euren Jungs, aber natürlich auch bei euren Mädchen. Weil meistens ist so, dass die Jungs dem Vater nacheifern und die Mädchen der Mutter nacheifern. Aber beide Kinder brauchen immer beide Elternteile. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen Liebe zeigen. Zeig deine Liebe zu deinem Kind, weil das ist dein Fleisch und Blut. Das ist das, ein Geschenk, was dir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, das bei dir ein Gefühl ausgelöst hat, das du nicht beschreiben kannst. Und zeig das auch. Zeig dieses Gefühl, zeig diese Liebe, die du empfindest, zeig das, was in deinem Herzen ist, lass es ruhig rauskommen durch Taten. Der fünfte Punkt, meine lieben Geschwister, ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, den man hier aufzählen kann. Und das ist, sei ein Vorbild. Denn die Kinder, und wir kennen das und die Eltern kennen das, die das schon erlebt haben, die Kinder machen meistens nicht das, was man ihnen sagt, sondern das, was man ihnen vorlebt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch im Koran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Ihr hattet oder ihr habt im Gesandten Allahs ein gutes Vorbild. Also nehmt ihn als Vorbild. Deswegen musst du dich, lieber Vater, liebe Mutter, verändern. Du musst dich entwickeln. Du musst eine gute Person werden oder du musst diese Person werden, die du willst, dass dein Kind wird. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Natürlich kann man nicht alles schaffen. Wir schaffen nicht alles von heute auf morgen. Aber wenn du dir schon Mühe gibst, das wird dein Kind merken. Wenn du deinem Kind zum Beispiel beibringen möchtest, dass es eine gute Tat machen soll, dann mach gute Taten. Wenn es beten soll, dann bete. Wenn es fasten soll, dann faste. Wenn es Koran lesen soll, ein Hafiz werden soll, dann fang an, den Koran zu lesen und ihn auswendig zu lernen, auch wenn du es nicht schaffst, so schnell wie dein Kind. Dein Kind nimmt dich aber als Vorbild. Denn die Kinder, sie sind ein sehr guter Videorekorder. Und sie zeichnen alles auf und dann handeln sie danach. Und sie sprechen danach. Sie tun danach. Und das kennen wir so, so gut, subhanal malik. Denn wir kennen Leute, wie oft haben wir schon gehört, Leute, die zum Beispiel rauchen, sagen zu ihren Kindern, rauch nicht. Ja? Und dann muss man nur das Kind anschauen, egal wie alt es ist, das dann den Blick macht, hä, aber du machst es doch, warum darf ich das nicht? Und das sind eben diese Angelegenheiten, von denen wir uns fernhalten sollten. Wenn du nicht willst, dass dein Kind eine bestimmte Eigenschaft hat, eine bestimmte Tat nicht tut, dann tu sie an erster Stelle nicht. Sag nicht, mein Kind soll, ich schaffe das nicht, mein Kind soll das aber schaffen. Das ist keine gute Sache. Und dein Kind wird das auf jeden Fall nicht machen. Zumindest die Mehrheit der Kinder machen das dann trotzdem den Eltern nach. Subhanallah malik. Und das muss man sich überlegen. Will man als Mutter oder Vater, dass das Kind diese schlechte Tat tut? Und wenn nicht, dann sei ein Vorbild. Will man, dass das Kind ein positives Kind, ein Kind voller Energie, Motivation und gut gelaunt ist, dann sei dein Vorbild. Dann sei du das Vorbild. Lebe das, wie dein Kind sein soll. Erstens, wirst inshallah dein Kind auch so, wie du es haben möchtest. Zweitens, wirst du auch besser dadurch, subhanal malik. Und dein Charakter wird besser. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der seinen Charakter verbessert, ist mit mir im Paradies wie diese zwei. Zeigte also, dass sie nebeneinander sind. Und das ist jemand, der seinen Charakter verbessert und sich ständig verbessert, subhanal malik. Daran sollten wir arbeiten. Das ist eines der wichtigsten Punkte, dass wir als Vorbilder diese Sache vorleben, vormachen und nicht nur einfach sprechen. Subhanallah. Und das sehen wir auch. Denn wie oft hören wir Leute, die etwas sagen, aber sie machen das nicht. Und wen bevorzugen wir? Allein Mensch, von Mensch zu Mensch oder von Erwachsenen zu Erwachsenen. Wir bevorzugen die Leute, die handeln, die etwas tun, anstatt die Leute, die viel reden und nichts tun. Subhanallah. Und das ist eine Sache, die hat sich eigentlich eingenistet. Und das wissen wir eigentlich. Doch wir müssen endlich aus der faulen Haut raus und diese Sache bearbeiten, diese Sache in uns wirken lassen, sodass wir eine gute Person werden, damit unsere Kinder auch gute Personen werden. Meine lieben Geschwister, der sechste Punkt nennen wir ihn entweder strenge Liebe oder liebevolle Strenge oder vielleicht auch klare Regeln, wie ihr das möchtet, inshallah ta'ala. Wichtig ist hier Folgendes, dass wir unsere Liebe mit der Strenge verbinden, doch unsere Liebe überwiegt. Subhanahu wa ta'ala. Und das sehen wir bei Allah subhanahu wa ta'ala, indem er sagt, meine Barmherzigkeit hat meinen Zorn besiegt. Oder meine Barmherzigkeit überwiegt meinen Zorn. Das heißt, seine Liebe, seine Barmherzigkeit ist mehr als sein Zorn. Und das ist eine schöne Sache, subhanallah. Aber trotz alledem sollte ein bisschen Strenge vorhanden sein. Denn Kinder, die klare Regeln bekommen, sie können sich an etwas orientieren. Sie haben einen Halt. Und das ist wichtig, dass man den Kindern klare Regeln gibt. Und wenn sie sich dran nicht halten, dann gibt es Konsequenzen. Was Konsequenzen heißt, haben wir schon besprochen. Aber kurz nochmal darauf hin angesprochen. Ein Beispiel, vielleicht jeder kennt das, der Kleinkinder hat, wenn man dem Kind etwas zum Essen gibt, das eingepackt ist, dass sie dann diese Sache einfach auf den Boden schmeißen. Sie denken, das ist kein Problem, meine Eltern räumen das auf. Dass man dem Kind dann sagt, pass auf, das funktioniert so nicht, wir haben hier Regeln, das ist kein Mülleimer. Wenn du deine Sache gegessen hast oder ausgepackt hast, dann nimm das und schmeiß das in den Müll. Dass man dem Kind diese Sache beibringt. Denn der Mensch allgemein braucht klare Regeln. Und wenn man sieht, dass das Kind das öfters nicht macht, dann kann man dem Kind vorschlagen, pass auf, ich sehe, das funktioniert nicht, du haltest diese Sache nicht ein. Dann muss ich mich leider dazu entschließen, weil ich nicht möchte, dass unser ganzes Haus voller Müll rumliegt, dass ich dir in Zukunft solche Sachen, so Süßigkeiten zum Beispiel, nicht mehr geben kann. Dass man das aber dann auch wirklich konsequent durchzieht, bis das Kind lernt, oh okay, das darf ich wirklich nicht machen. Nicht als Bestrafung, sondern als Erziehung und das konsequent durchziehen. Und das ist, was man lehren sollte seinen Kindern. Genauso sollte man seinen Kindern auch die Disziplin beibringen. Dass sie diszipliniert in einer Sache sind, dass sie auch Aushaltevermögen haben, Ausdauer haben. Diese Sachen sind sehr, sehr wichtig, meine lieben Geschwister. Und all dies kann man mit einer liebevollen Strenge oder einer strengen Liebe machen. Nicht zu allem Ja sagen oder zu allem Nein sagen, sondern wirklich schauen, wie kann ich meinem Kind das, was ich möchte, dass es schafft, das, was sich weiterentwickelt, beibringen, außer jetzt natürlich im Vorleben, wie wir das gerade erwähnt haben, sondern auch im Erwähnen, weil die Kinder machen ja auch Sachen, die wir nicht machen. Und das müssen die halt, inshallah ta'ala, auch lernen und beigebracht bekommen. Und das kann man mit klaren Regeln, dass man sagt, das ist nicht erlaubt, das ist erlaubt, das darfst du nicht. Dass die Kinder Grenzen haben. Die wissen bis zu diese Grenze, aber nicht mehr. Ja, das kann man in allen Bereichen anwenden. Beispiel zum Spielen. Dass wenn man, der Vater zum Beispiel neigt dazu, mit den Kindern eher zu catchen, zu ringen und diese Sachen zu machen. Aber dass man sagt, pass auf, wir tun ein bisschen rumalbern, aber kein Schlagen, kein Verletzen. Dass man dem Kind auch gleichzeitig beibringt, wie stark darf ich diese Sachen machen, wann ist der Spaß zu Ende, was darf ich nicht. Und das sind solche Angelegenheiten, die man den Kindern definitiv beibringen muss, subhanallah Malik. Und genauso ist es auch mit der Mutter, ist es mit allen Personen, die beteiligt sind an der Erziehung natürlich. Das sollen wir inshallah alle gut beachten. Dass wir nicht nur einfach sagen, okay, das ist ein Kind, egal, lass es machen, was es will. Und dass wir sozusagen sagen, nur die Liebe anwenden und die Strenge oder die Disziplin weglassen. Nein, kombiniert. Und das ist wissenschaftlich bewiesen, subhanallah Malik. Und so sind wir aber auch erzogen. Und das sehen wir im Koran. Wenn du Gutes machst, kriegst du Gutes. Wenn du Schlechtes machst, kriegst du Schlechtes. Also sogar, wenn du Gutes machst, kriegst du viel Gutes. Wenn du Schlechtes machst, kriegst du nur dieses Schlechte. Subhanallah Malik. Und das ist eine konsequente Erziehung, die wir durchziehen sollten, die wir durchhalten sollten und dabei auch bleiben sollten. Das war auch, das kann man in verschiedenen Bereichen anwenden, subhanallah Malik. Aber wichtig ist eben, dass das Kind sieht, meine Eltern lieben mich und deswegen wollen sie das. Meine Eltern sagen zu mir, lauf nicht über die Straße, ohne zu gucken, einfach die ganze Zeit vielleicht sogar hin und her, weil sie möchten nicht, dass ich verletzt werde, dass mich ein Auto überfährt oder sonst mir Schlimmes passiert. Und das ist so eine Sache, die man dem Kind übermitteln muss. Man kann das sagen, man kann es zeigen, aber das Kind sollte wissen, wir sagen dir diese Sachen, weil wir dich lieben, weil wir nicht wollen, dass du verletzt wirst, weil wir nicht wollen, dass es dir schlecht geht, sogar ganz im Gegenteil, wir möchten, dass es dir gut geht. Deswegen musst du dich an diese Grenzen halten, an diese Regeln halten. Und der Mensch ist ebenso eine Person oder also ein Wesen, das Regeln benötigt. Ohne Regeln funktionieren wir Menschen nicht. Sei es große Regeln oder kleine Regeln zu Hause. Und das sind Sachen, die wir unserem Kind beibringen sollten. Nicht mit Härte, nicht mit Strenge nur, sondern mit liebevoller Strenge oder mit strenger Liebe, dass das Kind diese Sache erfährt und weiß, okay, ich habe Grenzen, ich habe Regeln, daran muss ich mich halten und das ist gut für mich. Aber trotzdem werde ich geliebt oder gerade deswegen vielleicht sogar werde ich noch mehr geliebt. Und gleichzeitig gibt es eine Orientierung. Ja, das Kind weiß, das darf ich, das darf ich nicht. Und so kann es im Charakter gut wachsen. Na. Kommen wir nun zu unserem siebten und letzten Punkt. Und es gibt sehr viele Punkte, aber wir müssen das inshallah hier ein bisschen verkürzen. Der siebte Punkt ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir beachten sollten. Besonders jene Elternteile, die viel beschäftigt sind mit ihrem Handy. Der Punkt lautet, zuhören und antworten. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn dein Kind mit dir redet, dann hör ihm zu. Hör ihm aufmerksam zu, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es tat. Sei es klein oder groß, Mann oder Frau, er hörte diesen Personen zu. Und jeder dachte, dass er was das Besonderes ist. Gib dieses Gefühl weiter an deinem Kind. Dass wenn dein Kind mit dir redet, geh auf die Augenhöhe und hör ihm zu. Und antworte auch. Damit das Kind weiß, meine Eltern hören mir zu, meine Eltern nehmen mich ernst und antworten mir auch. Wenn du mal wirklich keine Zeit hast, dann sagt es dem Kind, gerade habe ich keine Zeit, mein Schatz, aber inshallah in so und so viel, in einer Stunde oder eine halbe Stunde oder gleich komme ich zu dir, dann höre ich mir das an. Das versteht das Kind. Aber dass man dem Kind sagt, nein, nein, geh weg, bloß jetzt nicht. Oder das Kind vielleicht sogar anschreit oder sagt, du nervst, geh jetzt weg. Das sind ganz, ganz schlimme Sachen, wovon man sich fernhalten sollte, meine lieben Geschwister. Das sollte man auf gar keinen Fall tun, dass man dem Kind den Status des Nervens übermittelt. Natürlich soll das Kind auch lernen, dass man, wenn sich zwei Erwachsene gerade unterhalten oder von mir aus auch ein Erwachsener und ein Kind unterhalten, auf jeden Fall, wenn sich die Leute schon am Unterhalten sind, dass man nicht gleich reinplatzt und sagt Mama, Mama, Mama oder Papa, Papa, Papa und dann man dazwischen reden möchte, sondern das Kind lernt zu warten. Ausnahmesituationen sind natürlich Notfälle, das muss man mit der Zeit eben beibringen. Wichtig ist jetzt nur hier, dass wenn du eigentlich nichts zu tun hast oder das Kind gerade deine Aufmerksamkeit benötigt, auch wenn du zum Beispiel am Aufräumen bist als Mutter oder du bist gerade am etwas Lesen oder am Schreiben, dann nimm dir kurz diese Minute, die wird nicht dein Leben zerstören, ganz im Gegenteil sogar dich erfreuen. Nimm dir diese Minute, nimm dir diese paar Sekunden, hör deinem Kind zu, antworte. Und das war's auch. Das Kind wird sich super fühlen, das fühlt sich geborgen, fühlt sich sicher, fühlt sich ernst genommen und es kann sich in Ruhe weiterentwickeln. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, meiner Meinung nach. Das haben auch die Wissenschaftler belegt. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von denen machen, die das hinbekommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allgemein helfen, diese Punkte einzuhalten. Falls ihr, meine lieben Geschwister, noch andere Punkte habt, die man einhalten sollte, die man tun sollte, dann kommentiert das bitte unter diesem Video, auf dass die anderen davon auch profitieren. Abonniert dieses Video, dass ihr inshallah ta'ala abonniert diesen Kanal, inshallah ta'ala, dass ihr mehr Informationen bekommt. Aktiviert die Glocke noch, dass wenn gleich was online ist, dass ihr gleich Bescheid bekommt, inshallah ta'ala. Und unterstützt inshallah diese Vortragsreihen, indem ihr sie verteilt und sie mit euren Geschwistern teilt. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.